Hör den Text noch einmal. Wer sagt was? Ordne zu und erzähle. Ich heiße Anna. Ich mache einen Film über meine Familie. Das ist Lea. Lea ist meine kleine Schwester. Sie ist 5. Ich heiße Lea und spiele gerne mit Puppen. Und hier mein Bruder Anton. Anton ist 10. Er mag Computer und Sport. Ja, Sport ist cool und ich fotografiere gern. Und das sind meine Mutter und mein Vater. Meine Mutter ist sehr lieb. Mama, was machst du gern? Ich koche gern. Au ja, Mamas Lasagne ist so lecker. Und mein Vater mag Musik. Ja, richtig. Ich singe gern und ich spiele gern Gitarre. Das sind meine Oma und mein Opa. Oma und Opa lesen gern. Opa, was machst du noch gern? Ach, ich male gern. Das weißt du doch, Anna. Okay,